Abend, Hans. Und? Sind die Herrschaften bald fertig da drin? Abend, Edgar. Ich sag es dir. Seit über 5 Stunden beratschlagen die jetzt, wie es weitergehen soll. Ach, das wäre ja auch nicht schlimm, wenn nicht ausgerechnet ich heute Nacht Dienst schieben müsste. Aber mit der Sache ist ja wohl nicht zu spaßen. Du weißt doch bestimmt noch mehr darüber als unser einer, oder? Ach, alles übertrieben, wenn du mich fragst. Nur weil irgendein Wahnsinniger sein Unwesen treibt, heißt das noch lange nicht, dass wir ihn nicht schnappen. Und der Mordanschlag gestern in Berlin? Wo hat man denn sowas schon gehört? Alle mausetot. Am helllichten Tage. Und noch dazu in einer Amtsstube. Und keinerlei Spuren, wie es gemacht wurde. Mich wundert es nicht, dass unsere Herren hier kalte Füße bekommen. Die haben alle den gleichen Drohbrief erhalten, wie die in Berlin. Der Einzige, der hier kalte Füße bekommt, bin ich. Hier war alles ruhig. Nicht eine verdächtige Person hat sich vor dem Parlamentsgebäude blicken lassen. Wofür also diese Aufregung? Sag, was du willst. Nach dieser Mordserie in den letzten Wochen... Guten Abend, Herr Geheimrat. Guten Abend. Ich sehe, unsere Kutsche steht bereit. Bitte einzusteigen, die Herrschaften. Dann fahr deine wertvolle Fracht mal sicher nach Hause. Das werde ich. Und pass gut auf, dass ihr unterwegs nicht von dem geheimnisvollen Fremden überfallen werdet. Mal den Teufel nicht an die Wand. Bis bald, Hans. Mach's gut, Edgar. Hoppa! Yeah! Der alte Schwarzmaler. Dabei wird längst nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Naja, dann will ich mal rein und mir ein Bier genehmigen. Hoffentlich hat die gute Irene... Was zum Teufel? Was zum Teufel war das? Edgar? Mensch, Edgar! Mach keinen Unsinn! Oh mein Gott! Das kann doch nicht! Was ist dir passiert? Sie sind alle tot. Sogar die Pferde. Wie konnte das nur geschehen? Sie waren doch noch keine 100 Meter von mir weg. Ich muss sofort Verstärkung holen. Was ist das für ein seltsames Geräusch? Das klingt ja beinahe wie... Wer ist da? Los! Geben Sie sich zu erkennen! Allmächtig! Das kann doch nur ein Albtraum sein! Das gibt es doch gar nicht! Nein! Stehen bleiben! Nein! Nicht! Nein! Sie haben geläutet, Sir. Ich habe geläutet, Carter. Womit kann ich dienen? Mein lieber Carter, wie lange sind Sie nun schon bei uns? 7 Jahre und 3 Monate, Sir Edward. Und? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Anstellung? Sir, ich könnte mir keine erfüllendere Arbeit als die in Ihrem Hause vorstellen. Das freut mich, Carter. Allerdings frage ich mich dann, warum Sie versuchen, mich zu vergiften. Ich bitte um Vergebung, Sir. Vergiften? Als ich Ihnen sagte, ich wünschte einen Kaffee, erwartete ich nicht, Teer in meiner Tasse vorzufinden. Teer, Sir? Als Kaffee würde ich diesen tiefschwarzen Sud jedenfalls nicht bezeichnen. Ich bedauere zutiefst, Sir. Die Köchin hat wahlweise eine andere Kaffeesorte ausprobiert, nachdem Sie mit dem Geschmack des Vorangegangenen nicht so recht warm werden konnten. Das nenne ich noch geprahlt. Das war für meinen Gaumen die schlimmste Beleidigung, seit ich unlängst an Bord dieses Walfängers jeden Tag Rinderbouillon essen musste. Sehr wohl, Sir. Richten Sie der guten Seele aus, dass ich gerne wieder auf Ihren Kaffee zurückkommen werde, Beispielsweise, wenn es gilt, das Dach abzudichten. Ganz nach Belieben, Sir. Bis dahin, bringen Sie mir bitte nur noch Tee. Sehr wohl, Sir. Meinst du nicht, dass du ein wenig übertrieben hast, Darling? Keine Spur, Liebes. Diese zähe Brühe ließ sich nur mit Mühe umrühren. Ich werde wohl nicht umhinkommen, Madame Saunier zu telegrafieren und sie um Kaffee und eine genaue Zubereitungsrezeptur zu bitten. Vielleicht hast du ja Glück und sie schickt dir Grüße ihrer Tochter mit. Dann würde dir der Kaffee sicherlich auch kalt schmecken. Hör ich da das leise Anklingen eines Eifersuchtsszenarios? Wo denkst du hin? Wegen dieser Schönheit vom Lande? Oh ja, das war sie wirklich. Eine Schönheit. Unverschämter! Sir, Ihr Bruder nebst Gemahlin sind soeben eingetroffen. Darling, lass uns diesen erbaulichen Plausch ein andermal fortsetzen, ja? Carter, wir lassen bitten. Sehr wohl, Sir. Diane, Edward, ich sehe, wir kommen gerade richtig zum Tee. Schön, dich zu sehen, Schwager. Na, du machst mir aber nicht gerade einen sehr erfreuten Eindruck. Verzeih, komm, lass dich drücken. Schön, dass ihr kommen konntet. Der gute Bradshaw wäre sicherlich ein wenig enttäuscht, wenn ihr nicht zugegen wärt. Wir konnten uns kurzfristig freimachen. Und euer Kurzurlaub in Glasgow? Das holen wir nach. Hat Thomas dir gesagt, worum es sich handelt? Nein, keine Spur. Der brave Mann schreibt in seinem Telegramm nur, dass er uns heute Abend sprechen muss. Unbedingt. Und das war uns Anlass genug, aus dem verregneten Schottland sofort zurückzukehren. Nicht wahr, Darling? Nun, wir alle kennen Mr. Bradshaw als ruhigen und besonnenen Gentleman. Wenn er eine Sache von Dringlichkeit hat, wird es auch so sein. Ich freue mich schon sehr auf ihn. Es ist eine Ewigkeit her, dass wir ihn gesehen haben. Na, na, letztes Jahr auf dem Silvesterball in London, soweit ich mich erinnere. Carter, würden Sie uns bitte noch Tee bringen? Sehr wohl, Milady. Ein bisschen melancholisch, unser lieber Carter. Findet ihr nicht? Ja, irgendwie schon. Manchmal glaube ich fast, er vermisst das Abenteuer. Meine Liebe, du hast doch vorhin gehört, was er gesagt hat, oder? Ja, schon. Und doch... Vielleicht sollten wir ihn dann zu den Deutschen oder Franzosen schicken. Ach nein, seit vorgestern sind ja jetzt die Tschechen dran. Wovon sprichst du, Edward? Von diesem Wahnsinnigen, der den Kontinent in Atem hält. Richtig. Auf dem Bahnhof in Birmingham haben sich die Leute förmlich um die Zeitungen gerissen. Wie nennt der sich nochmal, Clifford? Ich vergesse immer diesen seltsamen Namen. Dr. Rick Spook nennt er sich, Darling. Und er hat wieder zugeschlagen, nicht wahr? Ganz recht. Diesmal in Prag. Fast den ganzen Kongress hat der Geist ausgelöscht und dreisterweise erst danach seine Forderungen gestellt. Es heißt doch, dass niemand in der Lage wäre, ihn zu fangen. Nun, er sollte sich besser nicht mit der britischen Exekutive anlegen. Das Empire lässt sich nicht so einfach auf der Nase rumtanzen wie ein deutscher Monarch. Der Tee, Sir. Gut. Ich will einen neuerlichen Versuch wagen. Tee? Ich dachte, du trinkst neuerdings nur noch Kaffee. Das würde ich, wenn es nicht mit Gefahr für Leib und Leben einhergehen würde, liebste Schwägerin. Hat er immer noch nicht Madame Saniers Sorte gefunden? Nein. Und jetzt lass uns von etwas anderem sprechen. Und? Was glauben Sie, Thomas? Werden die Tschechen zahlen? Sie werden zahlen, da bin ich mir ganz sicher. Alle haben bisher gezahlt, um nicht noch größere menschliche und politische Verluste zu riskieren. Die Franzosen, die Deutschen. Eine solch horrende Summe ohne den Versuch einer Gegenwehr? Sie haben ja gelesen, was dabei passieren kann, wenn man sich den Forderungen dieses Dr. Rick Spook widersetzt. Diese drei Parlamentarier aus Königsberg würden vielleicht noch leben, wenn sie sich rechtzeitig für die Zahlung der geforderten Summe stark gemacht hätten. Eine Tonne in Gold. Ich finde es sehr unheimlich, dass ein einzelner Mann über so viel Macht verfügt, dass er ganze Staaten damit erpressen kann. Es ist die Technik, die es ihm ermöglicht, Lady Alice. Dieser skrupellose Mörder verfügt über eine weiterentwickelte Technik, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Aber Thomas, ich bitte Sie. Glauben Sie mir, Clifford. Ich habe erschreckende Details seiner Mordwerkzeuge zugeschickt bekommen. Warum hat man denn gerade Ihnen sowas zugeschickt? In der Zeitung stand, dass die Polizei strengstes Stillschweigen über die Tatwaffen verhängen ließ. Das hat sie auch. Und damit komme ich zum eigentlichen Grund meines Besuches. Aha, jetzt wird es interessant. Haben Sie die heutige Times gelesen? Natürlich. Im letzten Absatz des Berichtes stand, dass Böhmen um ausländische Hilfe bittet. ungeachtet des mächtigen Schutzpatrons Österreich-Ungarn. Hilfe welcher Art? Militärisch? Ich erhielt gestern dieses Telegramm. Sie, Bradshaw? Geben Sie mal her. Das kann ja wohl nicht sein werter Ernst sein. Mein Gott, Edward, was ist denn in dich gefahren? Kannst du dich nicht ein bisschen besser beherrschen in deinem eigenen Haus? Hier, Clifford, liest du. Ich kann das unmöglich vorlesen. Ja, gut. Prag, 23. August. Lieber Thomas, hoffe, du hast die Skizzen erhalten, Stop. Brauche deine Hilfe vor Ort, Stop. Erwarte dich umgehend in Prag, Stop. Das Ultimatum läuft ab, Stop. G.A., Stop. P.S., bring Edward und Clifford mit, Stop. Offensichtlich ein Telegramm unseres geschätzten Onkels. Beantwortet das deine Frage nach ausländischer Hilfe, Darling? Ja. Er will, dass ihr nach Prag kommt? Aber warum denn? Lord Everton hat sich schon länger mit dem Fall Dr. Rick Spook befasst. Seit dieser in Erscheinung trat, um genau zu sein. Er hielt Kontakt sowohl mit dem deutschen als auch mit dem französischen Konsulat. Die Deutschen waren es, die ihm Skizzen der Tatwerkzeuge zugänglich machten. Und noch bevor Böhmen offiziell um Hilfe ersuchte, war Lord Everton bereits dorthin unterwegs. Vor seiner Abreise hat er mir telegrafiert und die Unterlagen zugesandt. Und gestern erhielt ich dann dieses Telegramm. Tja, was meint ihr dazu? Wenn du nach Prag fährst, werde ich dich selbstverständlich begleiten. Ich werde nicht hierbleiben und nur auf Nachricht von euch hoffen. Nun, bei Edward hingegen bin ich mir nicht ganz so sicher. Womit bist du dir nicht sicher? Ob du dem Ruf unseres Onkel folgen wirst. Schließlich hast du ja seit unserer Reise mit der Icarus mehr als einmal versichert, dass du niemals... Und ob ich mit nach Prag fahren werde? Was denkst du denn von mir? Ja, aber ich dachte, dass... Worüber hast du dich dann eben so furchtbar aufgeregt? Das kann ich dir sagen, meine Liebe. Noch niemals hat man mich, Edward Stanton, in einem Telegramm einfach so ins Postskriptum gesetzt. P.S. Bring Edward und Clifford mit. Was erlaubt er sich, mich unter P.S. aufzuführen? Ich sehe, es hat sich nichts geändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Nein, Thomas, mein Schwager ist und bleibt einzigartig. Ja, Carter? Ich bitte vielmals um Vergebung, aber ich wurde, nun ja, nicht ganz unfreiwilliger Zeuge Ihres Gesprächs. Sie haben gelauscht, Carter? Nein, Milady. Doch, Milady. Carter, Sie erstaunen mich. Solch eine Tat von Ihnen? Da muss ein triftiger Grund dahinter stecken. So ist es, Sir. Wenn Sie gestatten... Ja, Carter, Sie dürfen gerne auch Ihren Koffer packen und mitfahren. Wenn wir schon alle in Prag den Heldentod sterben, warum sollten Sie dann nicht mit dabei sein? Ich danke Ihnen, Sir. Woher wusstest du, dass er... Weil Carter den gleichen unheilvollen Abenteuerglanz in den Augen hat wie mein lieber Bruder. Darum. Und jetzt möchte ich mich bitte dem vorzüglichen Dinner widmen, denn es wird sicherlich das letzte sein, das ich jemals in diesem Hause einnehmen werde. Wir müssen uns beeilen. Sie sollten uns lediglich einen Tisch im Speisewagen reservieren, Carter. Ich habe nicht vor, dorthin zu hetzen und um den letzten Platz zu kämpfen. Vergebung, Sir, aber wir sollten sofort unsere Taschen nehmen und uns zum Ausgang begeben. Sind Sie nicht ganz bei Trost, Carter? Bis Prag sind es noch mindestens 10 Meilen und meines Wissens war diese unaussprechliche Stadt Krotschotschliwil, also diese Stadt, der letzte Halt vor Prag. Dennoch... Wir dürfen keinesfalls länger in diesem Abteil verweilen. Was ist los? Sir, der Zugschaffner eilt gerade durch sämtliche Waggons und fordert alle Reisenden auf, sich unverzüglich zu den Ausstiegstüren zu begeben. Der Zugführer würde eine Notbremsung durchführen, sobald wir die Talsenke erreicht hätten. Eine Notbremsung in dieser einsamen Gegend? Eine Zumutung! Wissen Sie auch den Grund dafür, Carter? Alles, was ich aus ihm herausbrachte, waren die Worte Rick Spook. Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, wir sollten schleunigst machen, dass wir hier rauskommen. Aber wie sollte denn hier... Diese Bahn in Osteuropa ist doch wirklich eine Frechheit. Alle sofort aus dem Zug, bitte! Große Gefährlichkeit! Also, weißt du... Los, Carter, nehmen Sie bitte die Taschen der Damen. Edward, die Koffer. Wenn du bei diesem Affentanz mitspielen möchtest, bitte. Bitte hier entlang, die Herrschaften. Alles drängt nach draußen. Edward, deine Hand. Schon da, Liebes. Glaub mir, die tschechische Bahnverwaltung wird einen netten Beschwerdebrief von mir bekommen. Vorsicht, die Stufen sind steil. Thomas, nach ihm. So, nun stehen wir also mitten in diesem entzückenden Wald und warten worauf, wenn ich fragen darf, auf das Erscheinen jenes ominösen Verbrechers? Da vorne kommt der Lokführer angelaufen. Sicherlich können wir ihn fragen. Alle in den Wald! Schnell! Laufen Sie in den Wald! Soweit Sie nur können! Er wird gleich hier sein! Wir sollen Verstecken spielen? Kein Wunder, dass es dieser Dr. Spook so leicht hat, wenn ihm keiner Paroli bietet. Carter, holen Sie meinen Revolver aus dem Koffer und halten Sie ihn ab jetzt griffbereit. Sehr wohl, Sir. Habt ihr das gehört? Da kommt ein Zug. Vielleicht ist man so gnädig und nimmt uns in dieser Einöde auf. Dann würde ich von meinem Beschwerdebrief noch einmal absehen. Du vergisst, dass wir nicht wegen eines technischen Defektes gehalten haben, sondern wegen Dr. Spook. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Und das von Ihnen, Bradshaw. Ich bin erstaunt. Wenn ich kurz um Gehör bitten durfte. Sprechen Sie, Carter. Dieses Geräusch erweckt in mir den Eindruck, als ob jener heraneilende Zug schon sehr nah wäre. Und das bei unverminderter Geschwindigkeit. Wollen Sie damit andeuten? Ich bitte Sie, diese Strecke ist nur eingleisig. Er muss zwangsläufig langsamer werden. Vergebung, Sir, aber wir sollten uns wie die anderen Reisenden so rasch wie möglich in Sicherheit bringen. Weg von den Gleisen. Mein Gott, seht nur. Dort hinten kommt der Zug angerast. Carter hat recht. Wer immer dieses Ding auch steuert, der denkt gar nicht daran zu bremsen. Im Gegenteil, ich glaube fast, der Zug wird stetig schneller. Aber der Lokführer muss doch sehen, dass hier ein Hindernis steht. Und wie sieht der Triebwagen überhaupt aus? So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Aus dem Schornstein kommt roter Rauch. Nichts wie weg hier. Die Züge werden tatsächlich zusammenprallen. Schnell in den Wald! Ja. Wenn das der viel beschriebene Geisterzug dieses Spook ist, dann wird er sich baldigst nach etwas anderem umsehen müssen. Bei dem Zusammenstoß wird nicht viel übrig bleiben. Wenn Sie gestatten, wir sollten uns den großen Felsen dort zuwenden. Dahinter haben sich bereits andere Passagiere eingefunden. Los! Alle hinter die Felsen! Es wird gleich... Ja. Was für ein Inferno. Ist es vorbei? Bitte bring mich fort von hier. Selbst wenn man mich auf Knien bittet, ich steige in keinen tschechischen Zug mehr. Da bevorzuge ich Geoffreys Einschienendings in jeder Hinsicht. Unter der Erde gibt es wenigstens keinen Gegenverkehr. Mein Gott, was für eine furchtbare Tat. Die Lok hat es buchstäblich zerrissen. Und was von den Waggons übrig ist, liegt mindestens 15 Yards von den Gleisen entfernt. Als wären sie weggesprengt worden. Wenn dieser Dr. Spook tatsächlich an Bord seines Zuges war, muss er bei der Katastrophe ums Leben gekommen sein. Verzeihen Sie meinen Einwurf, Sir. Aber dort hinten sieht man noch den seltsam gefärbten Rauch der Lokomotive aufsteigen. Anscheinend entfernt sich der Zug unbehelligt. Aber das ist völlig ausgeschlossen. Dr. Spooks Zug muss bei dem Aufprall ebenfalls zerstört worden sein. Ich fürchte nicht, Sir. Vielmehr glaube ich, dass die eigenwillige Form der Lok nur einem bestimmten Zweck dient. Ja, der Triebwagen sah aus wie ein flacher Kalb. Und er verjüngte sich hinunter zu den Gleisen zu einer gewaltigen Speerspitze. Jetzt glaube ich es auch. Dieser Verbrecher ist entkommen. Unfassbar. Sein Geisterzug hat unseren Zug komplett vom Gleis katapultiert. Welch ein unvorstellbares Technikgenie verbirgt sich hinter diesem Wahnsinnigen? Und welche Macht liegt in seinen Händen? Es wird höchste Zeit, dass ihm ein paar englische Gentlemen auf diese Hände klopfen. Jetzt wissen wir auch, welch ungeheure Kraft der Golddrachen besitzt. Golddrachen? So nennt er seinen Zug. Und mit Recht. 2 Tonnen Gold hat er mit diesem unglaublichen Gefährt schon abtransportiert. Und die 3. Tonne wird er sich übermorgen um Mitternacht holen, wenn wir nicht eingreifen. Ach, es muss doch eine Möglichkeit geben. Ah, Edward. Schön, dass du da bist. Geoffrey, ja, ich komme etwas später, wie es sich gehört für ein lebendes Postskriptum. Haben die Damen im Hotel alles zu ihrer Zufriedenheit vorgefunden? Ja, außerdem ist der Kater bei ihnen und umsorgt sie in gewohnter Manier. Onkel, welchen Brandy kannst du dem Postskriptum empfehlen? Hier, diesen solltest du probieren, die Hausmarke des Bürgermeisters. Ich hoffe, es ist kein Sutton Coldfield. Sehr zum Wohl. Ah, ausgezeichnet. Der Bürgermeister hat Geschmack. Und was ich bisher von seinem Haus gesehen habe, ja, ich muss sagen, ein Mann mit Stil. Und hier hast du jetzt dein Hauptquartier? So ist es. Der Bürgermeister war heilfroh, dass ich meine Hilfe anbot und lud mich sofort in sein Haus ein. Hat denn sonst kein Wissenschaftler auf den Hilferuf reagiert? Bisher nur Absagen. Die Angst geht um unter meinen Kollegen. Wo ist das Stadtoberhaupt eigentlich? Der Bürgermeister ist noch im Rathaus und überzeugt sich von der Unversehrtheit der Reisenden. Die Kutschen treffen erst nach und nach ein. Die letzten Mal nach Prag waren ziemlich abenteuerlich, Geoffrey. Bis unsere Kutsche die Straße erreicht hatte, ging es nur über holprige Waldwege. Und woher wussten die Suchtrupps eigentlich, dass... Dass sie gebraucht würden? Ja, und vor allem, wohin sie fahren mussten? Nun, dieser eiskalte Gauner hat mit seinem gepanzerten Zug im Prager Hauptbahnhof gehalten. Bitte? Das ist noch nicht alles. Dr. Spook hat das hier am Bahnsteig stehen lassen. Das ist ja ein Ding. Ich würde mal sagen, das ist ein Metallkasten mit einer Art Uhr im Deckel und den Buchstaben RS. Ja, ein Metallkasten, den wir erfolglos zu öffnen versuchten. Erst als dieser Zeiger über den Insignien des Doktors einrastete, tat sich etwas. Wir sind gebannte Aufmerksamkeit. Ein Mechanismus ließ kurz den Deckel aufschnappen und gab diesen Zettel frei. Da war es kurz nach 17 Uhr. Verehrter Herr Bürgermeister, um meiner Forderung geringfügigen Nachdruck zu verleihen, möchte ich Ihnen eine kleine Kostprobe meiner Macht geben. Nach meinen Berechnungen wird der für 18.10 Uhr erwartete Prager Eilzug eine halbe Stunde zuvor den rot markierten Punkt auf der rückwärtigen Karte passieren. Leider wird sich der Zug ein wenig verspäten, da er an besagter Stelle meinen Weg kreuzt. Hochachtungsvoll. Dr. Rick Spook. Ein skrupelloser Verbrecher. Es geht noch weiter. Mit einem, wie kann es anders sein, Postskriptum. Aha. PS. Versuchen Sie nicht, den Kasten nach Erhalt dieser Botschaft ein weiteres Mal zu öffnen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es im Rathaus zuging nach Bekanntwerden dieser Nachricht. Der Bürgermeister stellte in fieberhafter Eile einen Rettungstrupp zusammen, der sofort zu der angegebenen Stelle aufbrach. Mhm. Ich war in größter Sorge um euch, da ich wusste, dass ihr mit eben diesem Zug kommen wolltet. Wir alle wagten nicht zu hoffen, dass Dr. Spook so menschlich sein würde, sämtliche Zuginsassen zu verschonen, nicht nach den Morden der letzten Monate. Ja. Ja, es grenzt an ein Wunder, dass niemand verletzt oder gar getötet wurde. In unserer Kutsche vorhin fuhr der Gepäckschaffner mit. Er erzählte uns, dass er nach dem letzten Stopp einen seltsamen Kasten auf seinem Stuhl gefunden hätte. Erst 10 Minuten vor der Katastrophe gab dieses Ding die Warnung zum sofortigen Stopppreis. Die Präzision, mit der Dr. Spook seine Unternehmungen vollzieht, ist geradezu unheimlich. Tja, ich werde euch gleich einige seiner Mordinstrumente präsentieren. Ihr werdet Dinge zu sehen bekommen, die sich nur schwer in Worte fassen lassen. Bei all dem dürfen wir aber eines nicht vergessen. Wir haben nur noch gut 48 Stunden Zeit. Dann müssen wir nicht nur einen fertigen Plan haben, sondern wir müssen Dr. Spook dann auch gegenübertreten, mit dem festen Ziel, ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Übermorgen um Mitternacht läuft das Ultimatum ab, sagtest du? So ist es. Und deshalb kommt dir eine Schlüsselrolle zu. Mir? Was kann ich denn tun? Meinen Ingenieur habe ich vor über 30 Jahren gemacht. Du kennst sämtliche Erzgießereien, stahlproduzierende Werke, Großhändler und Exporteure hier auf dem Kontinent. Du hast die Verbindungen. Dr. Spook muss Spuren hinterlassen haben. Wenn er nicht gerade selber Stahl herstellt, muss er seine Blaupausen irgendjemandem vorgelegt haben. Auf welche Teile es mir ankommt, zeige ich dir im Einzelnen noch. Wieso versuchen zu öffnen? Dieser Deckel lässt sich doch ohne weiteres anheben. Oh Gott, Edward, du hast doch nicht etwa... Es war überhaupt kein Problem. Na nun, was ist denn das? Fliegende Metallpendel? Aber... Sofort hinlegen! Aber Geoffrey, diese kleinen Dinger... Runter, sag ich! Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass man Dr. Spooks Warnungen nicht einfach in den Wind schlägt. Was bitte war das gerade? Das war ein kleiner Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn wir ihn unterschätzen. Ich habe diese Dinger Rotorazer getauft. Überall stecken Klingen. In der Holzvertäfelung, in den Möbeln, in... Ein passender Name, Geoffrey. Diese Rotorazer waren es, die innerhalb weniger Sekunden beinahe alle Kongressabgeordneten getötet haben. Es wurde eine große Kiste an das Parlament geliefert mit dem Absender R.S. Dieser Brief hing daran. Das Papier ist völlig besudelt. Das ist getrocknetes Blut. Die Botschaft bestand nur aus einem einzigen Satz. Bitte öffnen Sie diese Kiste nicht. Natürlich haben die Kongressmitglieder sie geöffnet. Darin befanden sich mindestens 200 dieser Rotorpendel. Es war ein Gemetzel. Edward, du wirst hoffentlich... Nichts fasse ich mehr an. Keine Sorge, Brüderchen. Gut. Geoffrey, wie funktionieren diese Rotorazer? Einfach. Aber erschreckend genial. Ein tropfenförmiger Stab von 8 Zoll Länge, dessen dünnes oberes Ende mit 7 Klingen bestückt ist. Sie umgeben den Stab wie scharfe Blütenblätter. Am unteren Ende ein golfkugelgroßes Gewicht, das der Achse Stabilität verleiht. Das Prinzip ist erstaunlich. Der Stab wird auf eine unglaublich hohe Drehzahl beschleunigt und erhebt sich dank der Klingen in die Luft. Die Klingen sind über einen dünnen Kupferdraht alle miteinander verbunden. Dieser hält der immensen Zentrifugalkraft jedoch nicht lange stand und reißt nach wenigen Sekunden. Wenn das geschieht, schweben die Rotorazer bereits auf Brusthöhe. Ungeheuerlich. Und das ist nur eine seiner Überraschungen. Hier, unter diesem Tuch, liegen noch mehr seiner tödlichen Erfindungen. Grundgütiger. Sag mir, wonach ich fragen soll. Ich werde sofort die Telegramme aufgeben. Schon 7 und wir sind kaum weitergekommen. Wir haben einiges herausgefunden. Jedwede Erfindung unseres Gegners wird mit Gyroskopkraft angetrieben. Dieses Wort fällt nun schon zum wiederholten Male. Könnte mir endlich mal einer erklären, was sich dahinter verbirgt? Ganz einfach. Ein Gyroskop ist nichts weiter als ein Kreisel, in dessen Achsenmitte ein gewichtiges Schwungrad sitzt. Setzt man den Kreisel durch Ziehen der Schnur in Bewegung, kann man Folgendes beobachten. Der Kreisel erreicht erstens eine erstaunliche Umdrehungsgeschwindigkeit und zweitens stürzt er auch bei extremer Schieflage nicht um. In der Physik spricht man bei letzterem von Präzession. Danke, Geoffrey. Wie gut, dass ich gefragt habe. Diese Gyroskope gibt es doch in jedem Spielzeugladen zu kaufen. Mein Sohn hat zum Geburtstag auch eines bekommen. Wie alt ist Ihr Sohn? Er ist 9 geworden. Warum? Gut, das streicht ihn wieder von der Liste der Verdächtigen. Sie haben recht. Gyroskope kann man überall kaufen. Diese hingegen sind Spezialanfertigungen. Sie dienen nur dem Zweck, mit ihrer hohen Drehkraft bestimmte Mechaniken anzutreiben. Wir haben sie jetzt in unterschiedlichen Größen gesehen. In dem Kasten steckte ein tellergroßes Gyroskop, das durch Öffnen des Deckels aufgezogen wurde. Es übertrug seine Kraft auf sämtliche Rotorraser. Und auch in den seltsamen Stahlkugeln sind Gyroskope. Winzig zwar, aber eindeutig der kraftgebende Antrieb. Leider haben wir bisher nicht herausfinden können, wie die Einzelteile darin zusammengehören. Und mit dem Ding ist auch dieser deutsche Konsulatsgesandte getötet worden? Es kann nur so sein. Als man ihn vor 3 Tagen fand, war die Fensterscheibe seines Arbeitszimmers zerbrochen und er lag tot auf dem Boden. Neben ihm die Kugel. Sonst kein Anhalt, wie er zu Tode gekommen sein könnte. Vielleicht hat ihn die Kugel am Kopf getroffen. Das hätte Spuren an ihm hinterlassen müssen. Aber eben das ist nicht der Fall. Äußerlich zeigte der Tote keinerlei Spuren von Gewalteinwirkung. Hat man die Leiche schon obduziert? Ach, Sie glauben gar nicht, was das für eine Prozedur war. Die Deutschen bestanden auf der sofortigen Überführung des Leichnams. Nur durch sehr viele Gespräche und unzählige Telegramme konnten wir sie überzeugen, wie wichtig es für uns ist, die Leiche eingehend untersuchen zu dürfen. Heute Morgen erst bekamen wir endlich die Erlaubnis aus Berlin. Der Pathologe hat sich sofort an die Arbeit begeben. Ich erwarte stündlich seinen Bericht. Anfangs dachte ich, dass in dieser Kugel eine große elektrische Spannung erzeugt wird. Eine tödliche Spannung, die sich bei Berührung entlädt. Aber dann müssten die Opfer Spuren von Verbrennungen zeigen. Was ist mit diesen Metallscheibchen? Hast du Thomas davon auch schon Skizzen mitgegeben? Selbstverständlich. Gerade in diese Scheiben setze ich große Hoffnung. Irgendjemand, der das gefertigt hat, muss sich erinnern. Wenn ich richtig informiert bin, wollte Mr. Bradshaw auf jeden Fall zum Frühstück wieder hier sein. Vielleicht hat er Neuigkeiten für uns. Hoffentlich, aber mal etwas anderes. Wird Ihre Regierung die geforderte Summe bezahlen? 1 Tonne Gold? Denn bei allem Optimismus, bis morgen Nacht ein Mittel gegen diesen Spook zu finden, halte ich doch für sehr, nun ja, schwierig. Viel ist von der Regierung ja nicht mehr geblieben. Aber die Goldbarren sind schon fertig in Kisten verpackt. So, wie es Dr. Spook gefordert hat. Und wo soll die Übergabe stattfinden? Sie wird wie in den vorangegangenen Fällen auch am Bahnhof vollzogen werden. Sein Goldrachen wird halten. Und ich soll das Gold offiziell übergeben. Welch eine Dreistigkeit! Aber ließe sich daraus nicht eine Strategie entwickeln? Wie meinen Sie das? Nun, wir kennen den Ort, wo es passieren wird, und wir kennen sogar die genaue Uhrzeit. Damit müsste sich doch etwas anfangen lassen. Du meinst eine Falle? Ja. Das meine ich. Das haben die Franzosen doch bereits versucht. Und es hat fast 60 Menschen das Leben gekostet. Das Gold hat dieser Verbrecher trotzdem bekommen. Die Deutschen haben es nicht erst darauf ankommen lassen und sofort gezahlt. Ja, die Times berichtete von dem Desaster. Soldaten hatten den Zug im Pariser Hauptbahnhof umstellt. Dennoch, wahrscheinlich bleibt uns nur aus den Fehlern der Franzosen zu lernen. Ja, das sehe ich auch so. Bis morgen Abend werden wir gegen diese hochentwickelten Apparaturen... Herr Bürgermeister, Sie müssen sofort fliehen. Dieses Ding ist auf dem Weg hierher. Es will zu Ihnen. Wovon sprechen Sie? Was für ein Ding? Ein Mensch ganz aus Metall. Er tauchte plötzlich auf der Karlsbrücke auf, wie aus dem Nichts. Ein Mensch aus Metall? Das muss einer der Apparate sein, die in Frankreich die Soldaten getötet haben. Laut der Zeugenaussagen meiner damaligen Schöpfung im Aussehen nicht unähnlich. Du sprichst von Atü? Ganz recht. Jedenfalls bewegt sich dieses Ding zielstrebig auf Ihr Haus zu. Es ist nur noch zwei Straßen von hier entfernt. Wenn es Sie findet, wird es Sie umbringen. Der Mann hat recht. Sie müssen weg, sofort. Jetzt will er also auch meinen Kopf. Hat der Automat auf seinem Weg hierher Menschen angegriffen? Nein, noch nicht. Trägt er irgendwelche Waffen bei sich? Schusswaffen vielleicht? An seiner Hüfte hängen seltsame Kugeln. Und in seinen Metallhänden hält er ein rundes Stück Eisen. Es sieht fast aus wie ein Teller. Kugeln? Wie diese hier? Ja, genau so sehen sie aus. Das ist ernst. Sie müssen sich schleunigst verstecken. Vor Dr. Spook kann man sich nicht verstecken. Das ist doch Unsinn. Dieser Irre ist nicht allmächtig. Los, kommen Sie. Mein Gott, ich kann das Ding bereits sehen. Es kommt die Straße hinunter und das recht schnell. Gibt es in Ihrem Haus Waffen? Nein, ich habe Gewalt immer abgelehnt. Und als solches besitze ich auch keine Waffe. Hervorragend. Clifford, wir müssen uns etwas einfallen lassen. Und das sehr schnell. Sie verschwinden am besten durch den Dienstboteneingang. Dann nehmen Sie sich eine Droschke und fahren zu unserem Hotel. Dort sind Sie erstmal in Sicherheit. Und meine Familie? Ich werde meine Familie auf keinen Fall... Da! Was? Sehen Sie! Der Apparat ist stehen geblieben. Was ist denn nur los, Victor? Was ist das für ein Tumult? Und warum steht ihr alle hier draußen? Du wirst jetzt ein paar Sachen für dich und Stenek einpacken. Dann fahrt ihr zu meinem Bruder nach Pilsen. Ich werde ihm später telegrafieren. Und nehmt eine Kutsche, nicht den Zug. Aber wieso? Mit der Kutsche? Ich verstehe nicht. Keine Fragen jetzt. Siehst du das dort vorn? Heilige Mutter Gottes! Beeil dich. Tu, was ich dir gesagt habe. Ich werde erst wieder ruhig durchatmen können, wenn ich meine Familie in Sicherheit weiß. Und was machen wir jetzt? Der Knabe da vorn rührt sich keinen Zoll von der Stelle. Es sieht so aus, als warte er auf etwas. Das riecht mir sehr nach einer Falle. Und der Automat hat auf dem Weg hierher keinen Menschen angegriffen? Nein! Er stampfte einfach nur zielsicher die Straßen entlang. Ich habe erst sehr spät bemerkt, wohin er eigentlich wollte. Dann werde ich jetzt zu ihm gehen. Nein, das dürfen Sie nicht. Ihr Neffe hat recht. Das Ganze ist sicherlich eine Falle, die für mich gedacht ist. Das habe ich anfangs auch gedacht. Aber es ergibt keinen Sinn. Warum sollte Dr. Spook Sie ausgerechnet jetzt töten, wenn er Sie doch bei der Übergabe morgen dabei haben will? Tut mir leid, aber bisher waren sämtliche Taten dieses angeblichen Genies meiner Meinung nach nur sinnlose Gewaltverbrechen. Sie waren alle kaltblütig und menschenverachtend, aber sie dienten einem bestimmten Zweck. Erleuchte uns. Doch das Spook wollte auf brutale Weise zeigen, dass er seine Ziele durchsetzen wird. Er wollte alle in einen Zustand panischer Lähmung versetzen. Ja, das ist ihm ja auch gelungen. Exakt. Denn wer Angst hat, wird keinerlei Nachforschungen anstellen. Geschweige denn, dass er sich gegen ihn auflehnt. Soviel ich weiß, hat die tschechische Regierung nach der Bluttat im Parlament nicht den geringsten Versuch unternommen, die Pläne Dr. Spooks zu durchkreuzen. Mhm. Ja, sie hat das Ausland um Hilfe angerufen, Joffre. Ja, das hat diesen Wahnsinnigen sicherlich nur amüsiert. Wie dem auch sei, du wirst nicht dorthin gehen. Erlaube mal, ich werde... Ich werde es tun. Clifford, ich finde, wir sollten diesen Hiobsboten aus Blech lassen, wo er ist, und auch in unser Hotel zurückkehren. Nein. Wir dürfen die verbleibende Zeit nicht durch Unentschlossenheit vergeuden. Und Joffrey ist der Einzige, der in der Lage ist, die technischen Zusammenhänge zu deuten. Er darf sich nicht in Gefahr begeben. Deshalb werde ich... Oh Gott, da kommt eine Kutsche um die Ecke gerast. Und dieser Apparat steht mitten auf der Straße. Das ist die Kutsche von Tom. Zur Seite! Gehen Sie doch auf die Seite! Die Kutsche hat Dr. Spooks Maschine zermalmt. Los, hin! Alles in Ordnung? Ich konnte nichts machen. Er ist einfach stehen geblieben. Er musste mich doch gehört haben. Sie haben Glück gehabt, Mann. Es war kein Mensch, den Sie da überfahren haben. Was? Ich... Aber... Oh. Was in aller Welt ist passiert? Sie haben uns einen großen Gefallen getan, Bradshaw. Und du bist dir absolut sicher? Wie könnte ich mir absolut sicher sein, Geoffrey? Aber die Fabrik in Budweis ist eine der modernsten des Landes. Ich erinnere mich, den Eigner bei einem wissenschaftlichen Kongress kennengelernt zu haben. Oh, Sie besuchen Kongresse, Bradshaw? Es ist schon ein paar Jahre her. In Linz wurde damals das neue Elektrolyseverfahren zur Gewinnung von Aluminium vorgestellt. Und, was wollte ich eigentlich erzählen? Von der Fabrik in Budweis. Richtig. Also der Eigner der Firma war von dem Werkstoff Aluminium nicht gerade sehr überzeugt. Zwar produziere seine Fabrik dort nach dem technischen Verfahren auch dieses Metall, aber Stahl sei durch nichts zu ersetzen. Ich weiß noch, wie er sich rühmte, er könne mit seinen Maschinen jedweden Entwurf zur stählernen Wirklichkeit werden lassen. Und was hat er auf Ihr Telegramm geantwortet? Das war es, was mich so überraschte. In seiner Antwort schreibt er doch glatt, das Unternehmen Wladislav Hora produziert ausschließlich Gleise und Getriebe für den Eisenbahnverkehr. Stop. Es verfügt nicht über die technischen Möglichkeiten, Sonderanfertigungen zu berücksichtigen, da es einen hohen Aufwand kostet, die Produktion umzustellen. Stop. Wladislav Hora. Vielleicht ist er nur ein Aufschneider, der ein wenig übertrieben hat. Sicherlich rühmen sich alle Fabrikanten auf solchen Versammlungen ihres guten Namens und drücken sich dabei auch ins rechte Licht. Und warum sind Sie immer noch so skeptisch? Weil ich weiß, dass seine Fabrik für die letzte Weltausstellung wichtige Teile produziert hat. Genauer gesagt, fast den kompletten Aufzug des Eiffelturms. Und der war eine reine Spezialanfertigung. Das ist in der Tat sehr merkwürdig. Noch etwas ist seltsam. Von den 15 Fabrikanten, denen ich telegrafiert habe, ist er der Einzige, der in keinster Weise auf die Beschreibung jener Teile eingeht, die ich durchgegeben habe. Alle anderen haben sich umgehend mit ihren Ingenieuren beraten. Sie teilen mir explizit mit, worum es sich bei diesen Teilen eventuell handeln könnte. Nur unser Freund aus Budweis nicht? Nur die paar Zeilen, die ich eben vorgelesen habe. Aha, das klingt alles wirklich danach, als sollte man diesen Wladislav Hora einmal genauer unter die Lupe nehmen. Das werden wir. Aber vorher müssen wir uns diesen Dingen hier widmen. Nochmals meine Anerkennung, Bradshaw. Mit wie viel Feingefühl Ihre Droschke diesen Automat zerlegt hat, ist schon beachtlich. Ja. Ich bin ein Mann schneller Entscheidungen. Vielleicht hast du mit deiner Eile unser Leben gerettet, Thomas. Oder das Ganze noch viel schlimmer gemacht. Ich meine, wenn deine seltsame Botentheorie stimmen sollte... Botentheorie? Nun... Mein werter Onkel ist der Ansicht, dass Freund Dampfkolben hier nur eine Botschaft überbringen sollte. Wenn dem so ist, wartet der Absender leider vergeblich auf eine Antwort. Das wäre in der Tat verheerend. Aber wir können es nun mal nicht ändern. Also gut, fangen wir an. Die Dinge, die uns wichtig scheinen, liegen hier offen ausgebreitet. Als da wären drei der todbringenden Kugeln, die noch unversehrt sind, die große Eisenscheibe und... das offensichtliche Herzstück des Automaten, dieser verschlossene Stahlkasten. Und was bitte können wir damit anfangen? Nun, an den Stahlkugeln befinden sich Ringe, die man offensichtlich vor der Benutzung abziehen muss. Was du hoffentlich nur gedanklich durchspielst. Keine Sorge. Ich werde nicht so leichtsinnig sein und Dr. Spook bei seinen mörderischen Absichten auch noch helfen. Mich interessiert momentan auch viel mehr diese Scheibe hier. Die hielt der Automat bis zuletzt unverwandt mit seinen Greifwerkzeugen umklammert. Was glaubt ihr, könnte das sein? Darf ich mal sehen? Bitte. Aha. Das Ding hat in der Mitte eine kleine Bohrung. Hier. Außerdem ist eine Seite glatt poliert, während diese hier... von winzigen Furchen durchzogen ist. Das Ding sieht aus wie eine Vergrößerung der Scheiben, die sich in den Stahlkugeln befinden. Mhm. Mhm. Du hast recht, Thomas. Die Oberflächen sind nahezu identisch. Auch die Bohrung ist vorhanden. Damit dürften wir der Botschaft wohl eine todbringende Absicht unterstellen. Nicht so schnell. Noch wissen wir nicht, welche Rolle die kleinen Scheiben in der Stahlkugel überhaupt spielen. Also, mich beschleicht auch der Verdacht, dass der Apparat keine friedliche Mission zu erfüllen hatte. Gib mir bitte mal diesen Diskus. Danke. Ich kann mir nicht helfen, aber mich erinnert das Ding an... Moment mal. Was machst du da am Grammophon? Du willst doch wohl nicht andeuten, dass diese Metallscheibe... Warum nicht, Geoffrey? Hier, die Bohrung passt sogar exakt auf den Zapfen in der Mitte des Plattentellers. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich meine, hören. Edward, das kann unmöglich... Ich beglückwünsche die Herren zu ihrer vortrefflichen Kombinationsgabe. Wer hätte gedacht, dass sie in der Lage sind, die nötigen Schlüsse aus dem Vorhandensein dieser Stahlplatte zu ziehen? Da ich nicht sicher sein konnte, dass sie meine friedliche Botschaft direkt verstehen würden, habe ich meinen automatisierten Gehilfen angewiesen, 3 Stunden auszuharren und ihnen die Schallplatte gleich einem Brief entgegenzuhalten. Ehrlich gesagt rechnete ich damit, dass er mit der Platte zurückkehren würde. Ach, und sollten Sie mit dem Gedanken spielen, meinem Boten zu folgen, dies würde ich als direkten Angriff auf mich werten. Und Sie wissen, was für schlimme Folgen das haben kann. Deshalb hören Sie mir lieber zu. Die Botschaft, die ich Ihnen mitteilen möchte, ist sehr simpel. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass ich bei der morgigen Geldübergabe jedwede Zuwiderhandlung unnachgiebig bestrafen werde. Des Weiteren hoffe ich, dass das von mir geforderte Gold vollständig ist. Sollte ich beim Überprüfen des Gewichtes feststellen, dass Sie mich zu hintergehen suchen, wird Prag einen Reiter der Apokalypse beschwören. Daher ist diese Botschaft auch an Sie gerichtet, lieber Bürgermeister, Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister. Damit wäre dieses Rätsel wohl gelöst. Und ich werde mir einen Brandy genehmigen. Dieser Verbrecher. Er droht uns, Prag in Schutt und Asche zu legen. Ja, es ist schon erstaunlich, wie selbstherrlich Dr. Spook auftritt. Aber er hat uns, wie er selber sagte, unterschätzt. Und damit seinen ersten Fehler begangen. Und der wäre? Wir kennen jetzt seine Stimme. Seine eigenartige, markante Stimme. Er war tatsächlich so leichtsinnig, sie uns auf einer Schallplatte zu liefern. Ich sehe nicht den Nutzen, den wir daraus ziehen könnten. Das wird sich zeigen. Jedenfalls... Was hast du? Warum sprichst du nicht... Was ist das? Mir Gott... Mein Herz... Was geschieht mit uns? Mir ist, als würde mein Innerstes nach außen gekehrt. Mein Herz. Oh. Edward? Meine Schuld. Es hat aufgehört. Ja, es hat aufgehört. Thomas? Danke. Es geht schon wieder. Geoffrey? Herr Bürgermeister? Bei uns ist alles in Ordnung. Was war denn nur auf einmal mit uns los? Ich habe noch nie so eine Beklemmung gespürt, als ob... Als ob jeden Moment mein Herz stehen bleiben müsste. Zumindest kam es mir so vor. Sie haben recht. Mir ging es auch so. Zuerst wurde mir schlagartig speiübel. Dann war mir, als würde sich mein Herz zusammenkrampfen. Ich glaube, damit ist sicher, dass die kleinen Metallscheiben auch abgespielt werden können. Wie? Was sagst du? Es war meine Schuld. Ach, deine Schuld? Wieso deine Schuld? Ich habe das Grammophon nicht versehentlich zu Boden gerissen, sondern deshalb. Eine Metallscheibe? Ja, die hier stammt aus einer der Kugeln. Ich dachte mir, wenn es bei der großen funktioniert hat, wieso sollte es dann nicht auch bei der kleinen funktionieren? Du hast tatsächlich das Ding auf dem Grammophon abgespielt? Es tut mir leid. Ich weiß. Nach all dem hätte ich nicht so blauäugig sein dürfen. Nein, ganz im Gegenteil. Du hast uns einen Riesenschritt weitergebracht. Habe ich? Ich war der Überzeugung, ich hätte uns beinahe ins Grab gebracht. Jetzt wissen wir, auf welche Weise die Metallkugeln töten. Wir wissen es? Ja, wie denn? Ja, sehr heimtückisch. Mit Schall. Nun spannen Sie uns nicht auf die Folter. Was ist Ihr Ergebnis? So etwas habe ich noch nie erlebt. Über 2 Stunden habe ich den Leichnam eingehend untersucht. Woran der Mann aber letztlich gestorben ist, habe ich nicht herausfinden können. Keine Anhaltspunkte? Nichts. Weder Spuren eines Giftes noch Zeichen eines traumatischen Geschehens. Keinerlei Blutungen. Nicht im Schädel, nicht in der Körperhöhle. Keine Organschäden. Einzig, seine Leber war leicht vergrößert. Aber das lässt auf regelmäßigen Alkoholgenuss schließen. Regelmäßiger Alkoholgenuss? Daran ist er aber nicht verstorben. Keinesfalls. Der Mann war kerngesund. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich verstehe nicht. Zu welchem Schluss kommen Sie? Zu keinem plausiblen. Ich muss von Herzversagen ausgehen. Auch wenn der Mann erst 40 Jahre alt war und weder Übergewicht noch sonstige Vorerkrankungen hatte. Herzversagen also? Ich weiß, das klingt sehr unwahrscheinlich, aber etwas anderes kommt nach meiner Untersuchung nicht in Frage. Doktor, wir haben mit keinem anderen Ergebnis gerechnet. Wieso das? Haben Sie eine Erklärung finden können? Wir haben die Wirkungsweise jenes Gegenstandes, der bei der Leiche gefunden wurde, am eigenen Leib erfahren. Glücklicherweise nur ganz kurz. Was wollen Sie damit sagen? Doktor, glauben Sie, dass es möglich ist, einen Menschen mit Schall zu töten? Mit Schall, sagen Sie? Ja, mit Schall. Nun, darüber gibt es meines Wissens keinerlei Studien. Eine Opernsängerin beispielsweise kann doch mit ihrem Gesang ein Glas zerspringen lassen. Das ist richtig. Aber wenn der Tote einem solchen Schallattentat zum Opfer gefallen wäre, hätte der Gesang um ein Vielfaches stärker sein müssen, wenn es überhaupt funktioniert. Außerdem wären nach dieser Theorie Verletzungen die Folge, wahrscheinlich innere Blutungen. Aber die habe ich nirgends feststellen können. Und wenn es kein hoher Ton war, sondern ein besonders tiefer? So tief, dass man ihn kaum hören kann, aber dabei so stark, dass er... Dass er das Herz zum Stillstand zwingt? Exakt. Als kleiner Junge musste ich in der Kirche den Blasebalg der Orgel bedienen. Eine sehr kräftezehrende Angelegenheit. Oh ja, wem sagen Sie das? Ich stand dabei immer ganz nah an den Orgelpfeifen. Wenn der Kantor die ganz tiefen Töne gespielt hat, wurde es mir regelmäßig flau im Magen. Manchmal bekam ich sogar Beklemmungen und hatte mit starker Übelkeit zu kämpfen. Stellen Sie sich diese Töne 10-mal so stark vor. 10-mal so stark? Ich könnte es nicht beschwören, aber vielleicht hätte es einen Einfluss auf den Organismus. Ja? Und diese Kugel? So ist es. Wir haben herausgefunden... Hey, da tut sich was. Wovon sprechen Sie? Was tut sich? Hier, in diesem Kasten. Kommt her. Hört mal. Das ist das Ding aus dem Automaten. Hört sich an, als würde ein Blechspielzeug aufgezogen. Wie spät ist es? 10 Uhr vorbei. Warum? Dann sind die 3 Stunden vorbei. Erinnert ihr euch? 3 Stunden sollte dieser Bote warten und dann wieder zurückkehren. Natürlich. Die Zeit ist rum und irgendwas hat sich in Gang gesetzt. Hoffentlich fliegt uns nicht gleich wieder was um die Ohren. Edward, hältst du bitte mal den Kasten fest? Festhalten? Ich hatte eigentlich vor, mich von dem Kasten fernzuhalten. Was hast du denn vor? Hier ist eine Klappe. Ich werde dieses Kästchen mal aufmachen. Nein, Geoffrey, lass bloß die Finger davon. Wer weiß, was Spook da für eine Höllenmaschine eingebaut hat. Ich denke nicht, dass er damit rechnet, dass jemand das Innere seines Automaten zu sehen bekommt. Deshalb werde ich mal einen Blick riskieren. Edward? Ich hoffe sehr, dass deine Theorie stimmt, Onkelchen. Also dann. Und wieder ist es ein Gyroskop, das das Ganze antreibt. Ja, was siehst du denn sonst noch? Eine Art Zapfen oder Nadel fährt über eine rechteckige Platte mit seltsam unregelmäßigen Bewegungen. Moment, ich will versuchen, ob ich nicht... Jetzt bitte keine Experimente. Er hat's trotzdem getan. Da hätten wir das gute Stück. Kann ich den Kasten jetzt wieder loslassen? Ja, kannst du. Hier, seht euch das an. Eine eckige Messingplatte. Die man zweifelsohne nicht auf dem Grammophon abspielen kann, obwohl das Ding auch Rillen hat. Das ist eine sehr eigenartige Gravur, wenn ihr mich fragt. Eine lange Furche mit unzähligen schiefen Winkeln und Knicken. Durch diese Rille bewegte sich die Nadel. Für mich sieht das aus wie eine Skizze, die nicht fertig geworden ist. Aber ich könnte beim besten Willen nicht sagen, was das darstellen soll. Man kann ganz genau sehen, an welcher Stelle sich die Nadel befand, als Sie die Platte entnommen haben. Wie meinen Sie das? Sie sagten doch, dass eine Art Nadel über diese Platte fährt. Ah, richtig. Hier, sehen Sie. Dieses ganze Stück ist die Nadel bereits in der Vertiefung entlang gefahren. Das Messing ist deutlich zerkratzt. Ja, Sie haben recht. Und hier sind keine Kratzer. Ja, ich hab's. Dann lass mal hören, Brüderchen. Wir brauchen sofort eine Karte dieses Stadtteils. Herr Bürgermeister? Eine Karte? Meinen Sie eine Straßenkarte? Genau. Versteht ihr denn nicht? Der gravierte Strich hat einen Anfang und ein Ende. Der Anfang war die Karlsbrücke. Da, wo das Ding aufgetaucht ist. Die Winkel und Knicke sind die Straßen zwischen der Karlsbrücke und dem Ziel des Automaten. Clifford, brillant. Die Nadel ist über eine vorgravierte Straßenskizze gefahren und der Automat folgte genau dieser Karte. Geradeaus, rechts, links, um die Ecke bis zum Haus des Bürgermeisters. Das heißt, wenn wir herausfinden, welche Straßen hier dargestellt sind, dann muss am Ende der Strecke derjenige warten, der uns die Botschaft geschickt hat. Warten Sie hier! Sie warten hier, bis wir zurück sind. Haben Sie verstanden? Rühren Sie sich nicht, bis wir wiederkommen. In Ordnung, der Herr. Los! Wir müssen diese Straße runter. Dann links und die nächste rechts. Hätten wir nicht bis dorthin fahren können? Aha. Zu riskant. Alter, der einzige Vorteil, den wir gegenüber seiner Technik haben, ist das Überraschungsmoment. Klingt irgendwie, als würden wir mit einem miesen Blatt spielen. Ja, da hast du recht. Aber für die Polizei bleibt keine Zeit. Da vorne, um die Ecke ist es. Die Straße müsste in einer Sackgasse enden. Ein Glück. Haben Sie eine Ahnung, was uns dort erwartet? Ich muss gestehen, ich bin noch nie in diesem Viertel gewesen. Ziemlich heruntergekommene Gegend. Ja, Fabrikhallen, Edward. Hier wird gearbeitet. Falls keiner eine bessere Idee hat, werde ich erstmal einen Blick riskieren. Soweit ich weiß, sind wir ohne einen Plan hierhin aufgebrochen. Immerhin hat das noch für 2 Revolver gereicht. Und? Was sehen Sie? Wir sind richtig. Es ist die Sackgasse. Rechts und links sind nur fensterlose Backsteinwände. Und am Ende? Ein Gebäude mit einem großen Holztor und darüber ein Schriftzug. Was steht da? Moment. Das ist nicht so leicht zu entziffern. Ludwig Hussack. Oder so ähnlich. Ludwig Hussack? Oh nein. Wieso? Oh nein. Was ist schlecht an Ludwig Hussack? Das ist seine Lagerhalle. Und was wird dort gelagert? Dynamit. Ludwig Hussack betreibt außerhalb Prag seine Pulvermühle. Aber von hier aus wird das Dynamit über die Moldau verschifft. Wäre auch zu schön gewesen, wenn er Papierblumenfabrikant wäre. Sie haben doch nicht wirklich geglaubt, dass wir in diesen Hinterhöfen auf die holde Fortuna stoßen werden. Nein, Bradshaw, aber auf Ihre kleine Schwester vielleicht. Gut, Vorschläge? Nur einen Ratschlag. Wir sollten keinesfalls die Waffen benutzen. Ein Schuss daneben und... Verdammt, Sie haben recht. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wie sollen wir diesen Verbrecher denn dann überwältigen? Mit freundlichen Worten? Dr. Spook hat bei der Wahl seines Verstecks offensichtlich auch die Möglichkeit eines Angriffs in Betracht gezogen. Ja, das hieße ja, dass wir nicht einmal die Überraschung auf unserer Seite hätten. Ich fürchte, so ist es. Wenn ich das alles so höre, habe ich auch einen Vorschlag zu unterbreiten. Den Sturm auf die Bastille abblasen und den gesamten Polizeiapparat hierher bestellen. Aber uns bleibt nicht mehr so viel Zeit. Ja, wenn Spook merkt, dass sein Automat nicht zurückkehrt, wird er vielleicht erst recht misstrauisch. Das klingt danach, als wolltet ihr da wirklich reingehen. So eine Gelegenheit bekommen wir vielleicht nie wieder. Eine Fahrkarte erster Klasse in den sicheren Tod? Na, wunderbar. Wir können auch erst abstimmen. Wozu? Wir hatten uns doch schon vor der Abreise für den Heldentod entschieden, oder? Wo du recht hast, hast du recht. Ich hätte vielleicht eine Idee. Wir müssen davon ausgehen, dass Dr. Spook mich kennt. Vielleicht auch seine Lordschaft. Aber bei Ihnen dreien ist das etwas anders. Sie könnten auch harmlose Geschäftsleute sein. Geschäftsleute? Die an einem Samstagmorgen hier bitte was wollen? Sie hätten eine Verabredung mit Herrn Hussack. Er wollte Sie um 22:30 hier treffen. Gar nicht mal schlecht, der Gedanke. Bradshaw, auf diesen Trick würde nicht mal mein vertrottelter Schwager reinfallen. Und der ist nun wirklich keine Leuchte. Lassen Sie mich reden, ich mache das schon irgendwie. Klingt gut. Versuchen wir's. Versuchen? Wir werden nur den einen Versuch haben, Brüderchen. Und vergesst nicht, ihr kennt Spooks Stimme. Ich sehe schon, er hat keine Chance gegen uns. Scheint niemand da zu sein. Herr Hussack? Nicht doch so fest. Denken Sie an den Sprengstoff. Edward, das Dynamit geht nicht hoch, nur weil wir hier an die Tür klopfen. Bist du Sprengmeister bei Ihrer Majestät oder woher willst du das so genau wissen? Mit Dynamit kannst du sogar rumwerfen. Da explodiert nichts. Psst, Ruhe. Ich glaube, es kommt jemand. Ja, bitte? Er ist eine Sie. Guten Morgen, Madame. Mein Name ist Cunningham, Jasper Cunningham. Und das sind meine Geschäftspartner, die Gebrüder Franklin. Guten Morgen, meine Herren. Was kann ich für Sie tun? Nun, wir erwarteten eigentlich Herrn Hussack hier anzutreffen. Wir waren für 22:30 verabredet, haben uns aber leider ein wenig verspätet. Die Lagerhalle war nicht so leicht zu finden. Für 22:30, sagten Sie? So ist es. Warten Sie, ich öffne Ihnen. Das klappt ja hervorragend. Die Gebrüder Franklin? Bradshaw, Sie haben Ideen. Bitte, treten Sie ein. Vielen Dank. Sie schließen wieder ab? Das ist Vorschrift. Sagen Sie, ist Herr Hussack denn noch nicht da? Er ist zugegen, in seinem Büro. Ah, dann sind Sie wohl. Seine Sekretärin. Hat er unser Kommen Ihnen gegenüber nicht erwähnt? Nein, tut mir leid, Mr. Cunningham. Und eigentlich kenne ich alle seine Termine. Wann hatten Sie dieses Treffen denn mit ihm vereinbart? Gestern Abend. Ach. Wir waren noch recht spät zusammen essen. Gestern Abend? Das ist interessant. Die Halle ist ja riesig. Sagen Sie, ist in all den Kisten Dynamit? Nein, Mr. Franklin. In einigen lagern wir auch das weitaus gefährlichere Nitroglycerin. Wie schön. Sie haben einen aufregenden Beruf. Ich kann Sie beruhigen. Die Kartuschen mit dem Nitroglycerin liegen in Sand eingebettet und werden auch so verschifft. Es hat noch nie einen Unfall gegeben. So, meine Herren, hier sind die Büroräume. Bitte nehmen Sie einen Moment Platz. Ich werde Sie anmelden. Vielen Dank. Na, großartig. Und was jetzt, Jasper? Der Knabe kennt uns doch überhaupt nicht. Es sieht so aus, als hätten wir uns geirrt. Wo immer sich Dr. Spook auch versteckt, hier ist er jedenfalls nicht. Dann werden wir Herrn Husak ganz einfach die Wahrheit sagen. Was soll denn schon passieren? Wir... Er lässt bitten, meine Herren. Guten Morgen, Herr Husak. Wir sind Ihnen wohl eine Erklärung... Wo ist er denn? Wo er ist? Na, hinter seinem Schreibtisch. Hinter seinem Schreibtisch? Er liegt auf dem... Oh, stopp! Was ist los, Clifford? Allmächtiger, das ist ja... Was ist dir passiert? Tja, dem lieben Herrn ist offensichtlich das Pfeiferauchen nicht bekommen. Sein ganzes Gesicht ist weggerissen worden. Der Tabak hatte wohl ein neues, explosives Aroma. Wovon sprechen Sie? Die Fragen stelle ich. Und ihr drei Laienschauspieler nehmt die Hände hoch. Ich kann mir nicht helfen. Ist es möglich, dass Sie gar nicht seine Sekretärin sind? Schlau beobachtet. Und vielleicht hätte ich euch drei auch wieder laufen lassen, aber ihr musstet euch ja unbedingt selbst ans Messer liefern. Was? Wieso? Wer hat euch geschickt? Würde es Ihnen etwas ausmachen, mit der Pistole woanders hinzuzielen? Ach, stört uns das? Zugegeben, ja. Es macht mir nichts aus, mein Hübscher. Genauso wenig wie dir ein Loch in dein süßes Gesicht zu schießen. Verzeihen Sie, mein Bruder. Er ist etwas vorschnell mit seinen Bemerkungen. So? Ihr zwei seid wirklich Brüder? Ja. Dann sag mir ganz schnell, was ihr mit der Maschine von Dr. Spook angestellt habt. Sonst kannst du das Gebrüder aus eurem Firmennamen streichen. Die Maschine hatte einen Unfall. Einen Unfall? Mein Kutscher konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Der Automat wurde überrollt und ist dabei zerstört worden. Zerstört? Er sagt die Wahrheit. Ich glaube euch kein Wort. Wie solltet ihr aus den Teilen eines zerstörten Prometheus den Weg hierher gefunden haben? Mein genialer Onkel nebst meinem Bruder haben das Rätsel seiner tickenden Innereien gelüftet. Edward! Moment. Dann seid ihr die Neffen dieses Atherton. Zu leugnen wäre wohl zwecklos. Jetzt wird mir einiges klar. Na, da hätte ich aber einen dicken Fang gemacht. Verzeihen Sie, aber was haben Sie mit uns vor? Ich werde euch zu Ehren ein kleines Feuerwerk veranstalten. Allerdings kann ich nicht so lange bleiben, um es mir anzuschauen. Fühlen Sie sich ruhig eingeladen. Ruhe! Sie wollen uns wirklich töten. Ja, wirklich. Ihr hättet niemals hierher kommen sollen. Dabei ist es um dich wirklich etwas schade. Du gefällst mir. Ich habe auch meine Qualitäten. Aber vielleicht können wir beide uns noch einen letzten Wunsch erfüllen. Einen letzten Wunsch? Ich bitte Sie, lassen Sie uns gehen. Wir werden gewiss nie wieder versuchen, Dr. Spooks Pläne zu durchkreuzen. Dazu habt ihr auch bald keine Gelegenheit mehr. Ihr beide werdet euch nicht von der Stelle rühren. Nun ja, wenn es hier ein Fenster gäbe, würde ich Ihnen das nicht versprechen. Aber so... Und wir zwei gehen jetzt nach nebenan. Setz dich dorthin. Und nun verschränk deine Hände hinter dem Stuhl. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass ich... Ja? Ich bin verheiratet. Ein englischer Gentleman. Wie heißt du? Stanton. Clifford Stanton. Du gefällst mir, Clifford. Und was mir gefällt, das nehme ich mir. Was tun Sie da? Ich binde dir die Hände, damit du mir nicht davonlaufen kannst. Sie können doch nicht einfach... Ich meine, Sie... Ich heiße Jana. Und jetzt schließ deine Augen, Clifford. Ungeheuerlich. Wir müssen uns endlich etwas einfallen lassen. Mir fällt aber nichts ein, Bradshaw. Weder wie eine so hübsche Frau zu solchen Dingen fähig sein kann, noch warum sie Clifford mir vorgezogen hat. Das meine ich doch gar nicht. Wir müssen sehen, wie wir hier rauskommen. Die bringt es fertig und jagt uns samt der Halle in die Luft. Ich meine, mal ehrlich. Thomas, was hat mein Bruder, was ich nicht habe? Gut, er ist 2 Jahre älter als ich, aber dafür bin ich immerhin einen halben Kopf größer. Sind Sie noch zu retten? Wir haben keine Zeit für gekränkte Eitelkeiten. Hübscher hat sie mich genannt, oder nicht? Das heißt doch im Grunde, dass ich ihr sympathisch war. Das kann doch wirklich ernst sein, dass Sie jetzt darüber nachdenken müssen. Außerdem hat sie mich die ganze Zeit über angestarrt. Und mit der Waffe hat sie ebenfalls nur mich direkt bedroht. Woher rührt also dieser plötzliche Sinneswandel? Mr. Stanton, wenn Ihnen wirklich so viel daran liegt, dann sollten Sie sie selbst fragen. Aber dazu müssen wir erst einmal verhindern, dass unsere Körper pulverisiert werden. Eine fabelhafte Idee, Bradshaw. Ich werde Sie selbst fragen. Ausgezeichnet. Aber wie kommen wir hier weg? Keine Ahnung. Ich sehe mich außerstande, die Wände einzurennen. Und die Tür öffnet sich nach innen, soweit ich mich erinnere. Das hat die Sprengstoff-Lady schlau eingefädelt. Sprengstoff, das ist es. Das ist was, Bradshaw. Darf ich fragen, wonach Sie im Jackett der Leiche suchen? Ein so wohlhabender Gentleman wie Sie wird sich doch nicht an der Börse... Nicht seine Barschaft interessiert mich, sondern sein Tabaksbeutel. Sie als eingefleischter Zigarrenraucher? Da ist er. Riecht eigenartig. Das muss der verheerende Tabak sein. Sie wollen sich mit dem Zeug doch hoffentlich nicht aus Verzweiflung in die Luft sprengen. Nein, ich dachte da eher an die Tür. Gute Idee. Und wie soll das gehen? So. Und jetzt? Wie wollen Sie das Ding an der Klinke zur Explosion bringen? Ich werde kein Streichholz dran halten. Indem ich diesen Stuhl darunter stelle. Geben Sie mir mal die Kerze dort. Leise. Wenn die nebenan hört, dass wir hier was aushecken, was das für uns? Fertig. Sie sollten hinter dem Schreibtisch in Deckung gehen. Moment, nicht so schnell. Woher wollen Sie wissen, dass Sie mit der Ladung nicht das ganze Büro hochjagen, samt uns? Keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass es klappt. Hervorragend. Er hofft, dass es klappt. Machen Sie es gut, Bradshaw. Halten Sie sich die Ohren zu. Ich glaube nicht, dass uns das rettet. Sind Sie sicher, dass da Sprengstoff drin ist? Wie bitte? Ich fragte, ob Sie sicher sind, dass da... Los! Clifford! Hier! Wo ist sie hin? Zur Tür raus! Sag mal, was soll ich denn bitte davon halten? Befrei mich endlich von diesem Stuhl! Moment... Das haben wir gleich. Wann ist sie geflohen? Vor gut 5 Minuten. Ihr habt euch mächtig Zeit gelassen. Hat etwas länger gedauert, Brüderchen. Aber du warst ja offensichtlich bestens abgelenkt. Spar dir deine Bemerkung. Wir müssen machen, dass wir hier schleunigst wegkommen. Kann es nicht sein, dass deine Eroberung nur geblufft hat? Geblufft? Hast du vergessen, dass nebenan die Leiche von Ludwig Husak liegt? Und sie ist nicht meine Eroberung. Also gut. Das Lager ist bis unter das Dach voll mit Dynamit. Wenn das wirklich alles auf einmal explodiert... Deshalb sag ich ja, nichts wie weg. Vorher solltest du allerdings deine Beinkleider in Ordnung bringen. Was machen die denn nur da drin? Ich weiß es nicht. Wie lange sind sie jetzt schon weg? Fast eine halbe Stunde. Irgendetwas muss schiefgelaufen sein. Wir hätten eine Zeit abmachen müssen. Mein Gott, das kam aus dem Lager. Kommen Sie, schnell. Was wollen Sie mit der Waffe? Mir notfalls mit Gewalt Zutritt verschaffen. Aufmachen! Sofort aufmachen! Endlich, das Tor. Verdammt, abgeschlossen. Machen Sie die Tür auf! Das ist Geoffrey. Scheint, als mache er sich Sorgen. Alles in Ordnung mit euch? Wir haben einen Knall gehört. Das war nur die neue Tabakmischung von Ludwig Husak. Wie bitte? Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärungen. Die Tür ist abgeschlossen. Könnt ihr sie irgendwie aufbringen? Keine Chance. Das sind massive Holzbalken. Und das Schloss ist mit dem Kaliber unseres Revolvers nicht zu beeindrucken. Was ist das? Keine Ahnung. Was geht da vor bei euch? Hört zu. Bringt euch unverzüglich in Sicherheit. Lauft zurück zur Kutsche und fahrt zu den Damen ins Hotel. Und ihr? Ja, genau. Und wir? Wir kommen nach, sobald wir einen anderen Ausgang gefunden haben. Los jetzt, beeilt euch. Also gut. Kommt. Wir versuchen es auf der anderen Seite der Halle. Was ist das für ein Ungetüm? Sieht am ehesten aus wie ein gepanzertes Schiff, würde ich sagen. Ein Schiff, das sich an Land fortbewegen kann. Unglaublich. Es wird am Rumpf von einer breiten Kette angetrieben. Ja, und es wird nicht anhalten. Ja, zur Seite! Das Ding fährt einfach weiter. Als ob nichts gewesen wäre. Die Mäuler. Seht euch das an. Hinter der Lagerhalle liegt direkt das Landungspier. Es schwimmt einfach davon. Ja, aber die Hauptsache ist, wir sind frei. Hört ihr das? Das klingt so, als wollte diese skrupellose Frau ihre Drohung wahrmachen. Schnell! Vielleicht können wir das noch verhindern. Wovon bitte sprecht ihr? Los, hier lang! Wohin lauft ihr denn? Hier geht's raus. Komm schon. Na schön. Wir kommen noch rechtzeitig. Eine Zündschnur? Und ich, Trottel, renn auch noch mit zurück. Das hätte ja auch viel früher hochgehen können. Nein, nein, denk doch mal nach. Was würdest du tun, wenn du mit so einem schwerfälligen Transportmittel verschwinden müsstest? Pardon. Du würdest dir auch einen genügend großen Sicherheitsabstand verschaffen, damit dir das nicht alles um die Ohren fliegt. Natürlich. Mein Bruder hat wieder eine logische Erklärung auf Lager. Ich trete jedenfalls erstmal die Lunte aus. So, das wär's. Dann können wir ja wohl endlich verschwinden. Nein, können wir nicht. Ich höre es auch. Jetzt sag nicht, dass hier noch irgendwo... Es kommt von rechts. Eine Zündschnur brennt. Verflixt. Das war knapp. Bis zu der Tonne, da sind es vielleicht noch 4 Yards. Dann werden wir jetzt wohl noch schneller laufen müssen. Oh nein. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir immer weiterlaufen müssen. Geh aus. Aus mit dir. Bleibt zu hoffen, dass das die letzte war. Ansonsten... Machen wir, dass wir hier rauskommen. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Selbst wenn wir hier noch rauskommen, bei der Menge an Sprengstoff müssten wir jetzt schon sehr weit weg sein. Und wo kommt das Geräusch? Ich kann es nicht sagen. Da wir ja anscheinend schon mit allem abgeschlossen haben. Bradshaw, Sie nehmen den rechten Gang, Clifford, du den linken und ich den in der Mitte. Ausgezeichnet. Verdammt. Haben Sie es gefunden, Bradshaw? Ich fürchte, ja. Dort oben. Unerreichbar. 3 Lunten, die aus einer dicken Luke herunterhängen. Ja. Und hier liegt die zerbrochene Leiter. Unterbrecht mich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Explosion noch verhindern können. Geschweige denn, dass wir vor dem Knall hier rauskommen. Nein, raus wohl nicht mehr. Aber... Aber... Wir sollten zuerst zur Polizeiwache fahren. Warum? Weil wir vielleicht die einmalige Chance haben, dem Verbrecher sein Handwerk zu legen. Was macht Sie so sicher? Außerdem hat Ihr Neffe doch mit Nachdruck darum gebeten, dass wir ins Hotel fahren. Ich weiß. Aber meines Wissens ist es bisher keinem gelungen, so dicht an Dr. Spook ranzukommen. Das ist recht. Möglicherweise hat er in der Fabrikhalle sogar Spuren hinterlassen. Spuren, die uns zu seinem eigentlichen Aufenthaltsort führen könnten. Gut, dann werde ich dem Kutscher Bescheid. Heilige Mutter Gottes. Das war doch nicht etwa... Sehen Sie doch den Feuerball. Genau aus der Richtung, aus der wir gekommen sind. Das Sprengstofflager. Allmächtiger. Was für eine Detonation. Dr. Spook hat nichts dem Zufall überlassen. Liebe Gottes, meine Neffen und Thomas dem Inferno entgangen sind. Kutscher, wenden Sie sofort und fahren Sie uns zurück. Zurück? Ist das Ihr Ernst, Herr Bürgermeister? Selbstverständlich. Wie Sie wünschen. Hoffentlich finden wir Sie wohlbehalten. Hoffentlich. Extrablatt! Extrablatt! Dr. Spook schlägt erneut zu. Riesige Explosion. Zahl der Opfer noch unklar. Extrablatt! Extrablatt! Bürgermeister wendet sich in offiziellem Schreiben direkt an Dr. Spook. Extrablatt! Danke. Danke dir. Extrablatt! Teile des Hafenviertels in Schutt und Asche. Tote und Verletzte in den Docks. Extrablatt! Darf ich Milady noch einen Tee bringen? Danke, Carter. Und Ihnen, Milady? Nein. Es besteht immer noch Hoffnung. Hoffnung? Wie spät ist es? Gleich 16 Uhr, Milady. Glaubst du wirklich, dass Sie nach all diesen Stunden noch kommen werden? Sie sind tot. Ich weiß es. Ach, so etwas darfst du nicht einmal denken, Diane. Ich habe die Leute in der Empfangshalle reden hören. Und dann dieser Zeitungsbericht, die Fotos. Dennoch. Vielleicht... Wenn es Ihnen gut ginge, wären Sie doch sofort zu uns gekommen, oder nicht? Liebes, wir können nicht ausschließen, dass Sie verletzt worden sind. Der Bürgermeister kümmert sich persönlich um die Angelegenheit. Sobald er etwas weiß, wird er uns informieren. Wir warten also darauf, dass er uns die Nachricht vom Tode unserer... Nein... Ich bin davon überzeugt, dass Sie das Gebäude vor der Explosion verlassen haben. Aber das ist über 4 Stunden her. Wir sind im Kreis gelaufen. Ja, den Eindruck habe ich auch. Diese Ratte dort sehe ich auch schon zum wiederholten Male. Also gut. Sind euch irgendwelche Abzweigungen aufgefallen, die wir noch nicht ausprobiert haben? Kann ich nicht sagen. Für mich sieht ein Abwasserkanal aus wie der andere. Muss am Geruch liegen. Das ist zweifelsohne der Tiefpunkt meiner Karriere. Ein Rundgang durch Prags Fäkalunterwelt. Wozu wir uns auch entschließen, wir müssen uns beeilen. Meine Streichhölzer gehen rapide zur Neige. Wir hätten uns Wegmarkierungen machen sollen. Ach, das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo ein Ausstieg sein. Eingedenk meines Rufes bin ich mir nicht sicher, ob ich in diesem Zustand jemals wieder unter Menschen treten möchte. Es wird Wochen dauern, bis wir diesen Geruch los sind. Entschuldige, ich hielt den Kanaldeckel im Boden für eine gute Idee. Ich wusste nicht, dass du lieber mit in die Luft geflogen wärst. Bitte, aber davon mal abgesehen. Du bist uns immer noch eine Antwort schuldig. Die Antwort darauf, warum wir dich in diesem diskreditierenden Zustand vorgefunden haben. Was genau hat diese Jana denn mit dir angestellt? Nicht, dass ich Zweifel an deiner Gentleman-Ehre hätte, aber... Diese Frau hat mich auf den Stuhl gefesselt. Schon vergessen? Du konntest dich ja in keinster Weise wehren. Nein, das konnte ich nicht. Außerdem hatte sie eine Waffe, wenn ich dich daran erinnern darf. Das bringt uns aber immer noch nicht an dem Punkt weiter, was sie denn Schlimmes mit dir veranstaltet hat. Erstens, ist dies nicht der richtige Ort, um darüber zu sprechen? Und zweitens, hast du völlig recht, wenn du von meiner Gentleman-Ehre sprichst. Denn als Gentleman werde ich eines sicher nicht tun. Von Dingen erzählen, die Zweifel an meiner Reputation aufkommen lassen. Ich bitte dich, nicht mal deinem eigenen Bruder? Und der liebe Bradshaw gehört doch schon so gut wie zur Familie. Wenn wir das alles überstanden haben und im Lions Lounge bei einem großen Scotch sitzen, dann werden wir darüber reden. Einverstanden? Du, Bradshaw und ich? Ja. Dein Ehrenwort als Gentleman? Ja, doch. Bradshaw, Sie sind mein Zeuge. Nur zu gern. Wenn wir uns dann wieder mit wichtigeren Dingen beschäftigen könnten, beispielsweise, wie wir wieder ans Tageslicht kommen. Ihr Bruder hat ein Gespür für passende Momente. Ich weiß. Wie wäre es, wenn wir hier rechts abbiegen würden? Haben wir den Kanal etwa noch nicht probiert? Wenn ich das Spinnennetz davor so betrachte, würde ich sagen, nein. Ich hoffe, dass dieser Weg in die Freiheit führt. Ich zünde gleich mein letztes Streichholz an. Wenn das auch runtergebrannt ist, wird es pechschwarz um uns. Und die bisher so friedlichen Ratten könnten zudringlich werden. Bitte sehr, Bruderherz, ich lasse dir gern den Vortritt. Besten Dank. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Und da hinten wird es heller. Mein Glück. Thomas, mit Ihrem letzten Streichholz können Sie sich eine Zigarre anzünden. Das bekommt einen Ehrenplatz in einer Vitrine, wenn ich hier raus bin. Kommt! Kommt schnell! Es ist nicht mehr weit! Wartet mal! Bleibt stehen! Was ist los? Was haben Sie? Hört ihr das denn nicht? Doch. Was ist das? Was fragst du mich? Ich bin in dieser Kloake nur zu Gast. Es wird immer lauter. Hört sich fast so an, als käme etwas da hinten angefahren. Hier unten? Das ist wohl schlecht möglich. Und wenn das wieder eine von Spooks netten Überraschungen ist? Malen Sie den Teufel nicht an die Wand. Da kommt wirklich was angefahren. Aber das ist über uns. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Los, los! Ja. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ein Ausstieg. Jetzt übernehme ich die Vorhut. Sehr mutig, Edward. Schaffst du es? Ja, schon passiert. Oh, Luft. Frische Luft. Was siehst du? Ist Dr. Spook in der Nähe? Weit gefehlt, Brüderchen. Kommt raus und seht es euch selbst an. Wartet, ich helfe euch. So, Bradshaw, willkommen in Prag. Danke. Gute Güte. Wir haben aber eine ganz nette Strecke zurückgelegt, wenn wir hier rauskommen. Der Hauptbahnhof. Wären unsere Damen nicht im Hotel und wir nicht in diesem jämmerlichen Zustand, ich würde sofort in diesen Zug einsteigen. Du kannst von Glück reden, wenn uns eine Droschke mitnimmt. Ich frage mich vielmehr, ob man uns in das Hotel hineinlässt. Auch wenn wir eine gewisse Ähnlichkeit mit Menschen aufweisen, wir riechen, als wären wir der Tierwelt entsprungen. Herrgott, Leute. Ich bin zu dämlich, mir den richtigen Text hier anzustreichen. Nee, ich hab mir jetzt mal versprochen. Mal den Teufel nicht an die Wand. Bis bald, Ernst. Hans, mein Gott. Oh, Alter, ich hab voll Power gegeben. Hoho, Mimbum. Ja? Okay. Gute Tonleute sind schwer zu finden. Ich mach dann diesen 26er nochmal, ja? Na, Gott sei Dank nicht. Gut, dann, okay. Diane, Edward, ich sehe, wir kommen gerade zum richtigen Tee. Wir konnten uns kurzfristig frei machen. Wir konnten uns kurz fest aufzulachen. Nein. Achso, du bist das auch noch. Das mussten wir jetzt nur leider doch mal. Wir konnten uns kurzfristig freimachen. Richtig. Auf dem Bahnhof in Birmingham. Birmingham. Richtig. Auf dem Bahnhof in Birmingham. Birmingham. Das ist ja ein scheußlicher Name. Birmingham. Ach Gottchen. Hat der Stift versagt. Oh. Ich habe mich den Finger an den Tisch geklopft, weil ich wollte mich abklopfen. Und habe den Tisch abgeklopft. Wenn Sie doch bei der Übergabe morgen dabei haben, will er sie hat getan müssen, können Sie es umschneiden? Da war alles da. Ach, pass auf, ich spreche es nochmal, ich habe eine Idee. Ich erinnere mich, den Eigner bei einer wissenschaftlichen Kongression kennengelernt zu haben. Ist das jetzt danach? Jetzt sind wir nicht mehr da bei dem. Was ist denn? Soweit ich weiß, sind wir... Sag mal, darf ich mal... ihr schnauft da beide vollkommen mit Recht und ich bin ganz ruhig im Atem. Das passt nicht zusammen. Ja, ich muss auch laufen. Fangen wir doch mal mit dem 5.30 an, alles laufend, oder? Ja gut, das finde ich auch gut. Sie haben doch nicht wirklich geglaubt, dass wir in diesen Hinterhöfen auf die Holde Fortuna stößeln werden. Dass wir die Holde Fortuna stößeln können. Wir werden nur den einen Versuch haben, Brüderchen. Ja. Könnt ihr mir verraten, bei welchem Tee ihr seid? 581. Der war so ganz allein auf der Seite. 581? Seite 46. Bei mir geht's bei 56 weiter. Ja, da war wohl noch. Da habe ich Schwierigkeiten jetzt. Der heißt auch nur Unvergesslich, ihr kennt Spooks Stimme. Unvergesslich, ihr kennt Spooks Stimme. Ich spreche es auswendig. Hat er unser Kommen Ihnen gegenüber. Das irritiert mich jetzt aber. Sagen Sie, guten Abend, Herr Husak. Wir sind Ihnen wohl eine Klärung schuldig. Wir haben draußen gewartet und die Dame hat uns Cognac gegeben. Deshalb sind wir gut bei Stimmung, aber schlecht bei Stimme. Guten Abend. Nein, es ist ja morgen. Ja, was soll man da machen? Da kann doch nicht aus seiner Haut raus, ne? Guten Morgen, Herr Husak. Ich könnte sagen, mein Gott, sieht der scheiße aus. Einen letzten. Das war ein bisschen... Ja. Ich bitte Sie, lassen Sie uns gehen. Wir werden gewiss nie wieder versuchen, Dr. Spooks Pläne zu durchkreuzen. Pionier-Ehrenwort. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass ich solche Sexspielchen nicht kenne. Gefühlvolle Musik, der vögelt die wirklich jetzt, ne? Ja klar, das ist er, deswegen zieht er dich dann die ganze Zeit auf, immer so, was war denn da und so. Das kommt jetzt noch ein paar Mal. Das kommt jetzt noch ein paar Mal, dass er den dann immer, was war denn da? Hätte ich doch was sagen müssen, gelutscht, nee, runter auf die Knie, gelutscht wie noch nie. Da machen wir noch ein paar Dinger für dich nachher, wenn ich dann weg bin, kannst du richtig... Ich da währenddessen gehe, jetzt hast du eine kleine Pause, wie mir das scheint. Ja, ich hab wieder. Du kannst entweder sogar rausgehen, du kannst da sogar fast rausgehen, ja. Nee, ich hab hier noch Reserven. Ja, das geht. Ich gehe auf und ab, Take 6, 8. So, jetzt sind wir irgendwo anders. 55 habe ich nicht. 54 geht auf 56. 57, 58, 55 kommt bei mir nach 58. Aber sie ist auf jeden Fall da. Ich würde gerne noch den 855 sprechen. Weil der in der Pauschalgase inbegriffen ist, weißt du? Drei Tunden, die aus einer... Wusstest du, ne? Ja. Ja, ich wusste. Entschuldige. Das ist aber jetzt witzig, wenn er das sagen will. Aber egal. Drei Lunden. Scheiße, meine Nerven. Okay. Diese Frau hat mich auf den Stuhl gefesselt, meinen Hosenschlitz aufgemacht und unglaubliche Dinge mit mir getan. Kennt ihr nicht die blaue Lagune? Wo dieser Typ da ankommt und in seiner Vergangenheit... Kennst du ihn aus den... Erstens ist dies... Hört da auf zu lachen da hinten. Ihr habt gelacht, ja. Und jetzt drehe ich um und habe ein leeres Blatt vor mir. Ich könnte natürlich vom leeren Blatt ablesen, was ihr wollt.